Du blickst nach unten und findest es alles sehr gut. Es ist alles sehr, sehr gut gelungen. Der Wind, der bläst, das Meer, das rauscht, die Vögel, die zwitschern. Du hast alles gemacht. Du hast den Wind nicht nur gemacht, du hast auch die Maschine erzeugt. Du bist für alles verantwortlich hier. Du bist der liebe Gott. Du schaust nach unten auf diese Welt und siehst, wie alles gut ist. Es ist, wie Leibniz sagt, die beste aller Welten. Und auch Konfuzius ist dieser Meinung. Du lässt deinen Blick schweifen über Europa, siehst das kleine Österreich hier, links liegen, wie es so vor sich so hin, mit den ganzen Bergen. Und dann geht dein Blick nach Osten, in das Land der Zukunft. Als du die Welt vor 2000 Jahren geschaffen hast, weil natürlich sprichst du nicht das Wort von Darwin, sondern du bist Kreationist, als du die Welt also vor 2000 Jahren geschaffen hast, hast du an China gedacht und hast gesagt, das ist das Land der Zukunft. Du lässt deinen Blick schweifen und du sagst, très bien. Und eine Stimme in dir sagt, oh, das ist Englisch. Das ist Englisch. Und dann sagst du, nein, das ist Französisch. Das ist Französisch. Das kannst du auch. Ja, weil du bist der liebe Gott und der Gott, der liebe Gott, spricht alle Sprachen. Und du sprichst sogar Chinesisch. Und weil du Chinesisch sprichst, blickst du also auf dieses große Land, lässt über Peking deinen Blick, auf Peking ruhst, lässt du deinen Blick ruhen und auf Shanghai und auf das Meer und auf die Berge und auf Tibet, auf den Dalai Lama und alles, was dir gut gefällt. Und ganz unten, irgendwo gibt es einen kleinen Punkt, der sich bewegt und ganz langsam und beschließt, deine göttlichen Augen scharf zu stellen und blickst nach Peking runter. Du bist der Chef der Zensurbehörde und sitzt an deinem Schreibtisch in Peking. Der ist, wie könnte es anders sein, auch heute noch in der verbotenen Stadt aufgestellt. Da sitzt du nun. Ein seltsames Licht ist heute. Ein warmer Sonnenstrahl fällt auf dein Gesicht. Du drückst deine Finger und beobachtest ein Insekt. Ein Insekt, das langsam über deinen Schreibtisch kriecht. Einige Zeit lässt du es kriechen. Dann schweift dein Blick auf die aufgeschlagene Zeitung. Mit einem plötzlichen Impuls nimmst du die Zeitung und klack, das Insekt ist nicht mehr. Eigentlich hast du gar keine Zeit, ruhig dazusitzen und Kontemplation zu pflegen. Langsam, aber sicher scheinen dir die Vorgänge aus der Kontrolle zu laufen. Du denkst an die Westler, ihren lieben Gott. Du stellst dir vor, wie das wäre, wenn er dich so sitzen sähe. Du denkst an die Buddhisten und lachst drüber, dass die allen Ernstes beklagen würden, dass du jetzt einen Insekt umgebracht hast. Du bist ein Herr über Leben und Tod. Nur, du kannst andere Wesen vernichten. Du bist der Privatsekretär dieses Funktionärs und sitzt im Vorzimmer und feilst dir die Fingernägel. Das ist, was du tust, wenn es dir langweilig ist. Es ist einer dieser Tage, sagen wir, es ist ein Montag und du hast heute nichts zu tun. Du hast am Dienstag auch nichts zu tun, da feilst du dir die Fußnägel. Jedenfalls an diesem Montag feilst du dir die Fingernägel und wartest, dass was passiert. Es passiert wie immer nichts. Du hörst, wie dein Vorgesetzter im Büro wieder eine Fliege erschlägt, denn auch er hat nicht viel zu tun. Er gibt zwar immer vor, etwas zu tun zu haben, weil er der Chef dieser Sicherheitsbehörde ist, aber tatsächlich verbringt er den lieben langen Tag mit nichts anderem, als mit einer Zeitung Fliegen zu jagen. Das ist bei dir anders. Du hast andere Sachen im Kopf. Denn du bist der Chef einer geheimen Untergrundorganisation. Du hast es dir zum Auftrag gemacht, mit 50 anderer aus deinem Landstrich dieses Büro zu unterwandern und dann irgendwann dieses Land zu übernehmen. Dein Name ist Li Che. Und als Li Che kennt man dich überall. Dein Name ist in den Zeitungen. Und alle wissen, wer du bist. Und natürlich ist das nicht dein richtiger Name. Denn tatsächlich heißt du Wawa. Alles im Griff. Du hast einen großen Plan vorbereitet und mit diesem Plan möchtest du dieses Büro übernehmen. Du sitzt also da und tust so, als würdest du deine Fingernägel feilen, aber tatsächlich läuft dein Hirn auf Hochtouren. Die Fliege nämlich, die dein Chef gerade eben mit einer Zeitung erlegt hat, war keine normale Fliege, es war eine ganz besondere Fliege. Es war eine geheime Geheimfliege, die alles kann. Sie hat in sich eingebaut eine geheime Kamera, die in der Lage ist, alles zu beobachten, was dein Chef dort tut. Du bist die Nummer 2 von den 50 Getreuen. Jetzt ist das Bild ausgegangen, das war das Zeichen für den Start. Du brüllst, wah, wah, und aus 48 Mündern wird laut wiederholt, wah, wah. Das ist das endgültige Signal. Jetzt zückt ihr alle eure Handys, alle macht ihr Uhrenvergleich. Du bist der Erste, der dann sich einmal verbeugt und den Raum verlässt und nach dir, einer nach dem anderen, von 48 bis 0, geht einer nach dem anderen hinaus. Draußen stehen Autos, stehen Motorräder, stehen Wägen, Türen schlagen und 48 mal, 49 mal knallt die Tür zu, 49 Staubwolken werden hinter 49 Fahrzeugen hergezogen und 49 Fahrzeuge beginnen ihren wilden Ritt, könnte man sagen, ihre wilden Ausritt Richtung Hauptstadt. Du führst alles an. Du kommst dir vor, wie früher, die Zeiten, wie Genghis Khan, du reitest, aber du fährst. Du fährst, du sitzt am Steuer eines europäischen Autos und ziehst Staubfahnen hinter dir her. Du hast die Worte des Vorsitzenden dieses Konzerns in den Ohren. Wir können nicht gegen China siegen, aber wir können in China siegen. Wir werden gewinnen. Du schaltest in den vierten Gang und nun kommt die Hauptstraße. Es kommt die Hauptstraße, die Autobahn, die neu entwickelte Autobahn Richtung Peking. Keine Löcher mehr in der Straße. Du schaltest das Vierganggetriebe aus. Du drückst durch. Fünfter Gang, sechster Gang. Rechts von dir bleiben die Lastwagen liegen. Schwere, stotternde Dieselmotoren. Ulkige Gefährte, manchmal ein Esel, ein Fahrzeug, das von einem Esel gezogen wird, alles fliegt vorbei und dich hält nichts auf. Du blinkst, du fährst in deinem schwarzen Auto, du weißt, du wirst erkannt, alle kennen dich, du bist der Vorsitzende. Man hält keine schwarzen, metallisierten Autos auf, man macht ihnen den Weg frei. Du fährst Richtung Hauptstadt und nichts wird dich bremsen. Geschickt Geschickt schlängelst du dich durch zwischen einer Kolonne von Lastwagen. Du schaffst es gerade noch im letzten Moment, aber nichts passiert dir. Und wieder, du kommst auf den Außenring, auf den ersten Außenring. Du fährst Richtung zweiten Außenring. Du fährst Richtung dritten Außenring. Nun sind zwei Polizeimotorräder, zwei hinter dir, zwei vor dir. Sirenen, Blaulicht, der Weg wird freigegeben. Beim dritten Ring musst du plötzlich bremsen. Die heimliche Geliebte von Wawa und hast dir gedacht, du müsstest diese Autokolonne zum Stehen bringen und spielst mal wieder tote Frau. Du hast es dir zur Aufgabe gemacht, im Abendverkehr Pekings dich auf quer über die Straße zu legen, wie du es damals gesehen hast bei dem Platz des himmlischen Friedens 1989, als ein Student einen Panzer aufgehalten hat und du denkst dir, das kann ich auch. Du liegst also quer im Staub dieses vierten Ringes und siehst, wie die metallische Limousine auf dich zusteuert und mit einem scharfen Bremsen abbremst. Du bist eine amerikanische Touristin. Du hast soeben mit einem Rikscha-Fahrer einen Ausflug gemacht. Da siehst du plötzlich bei einem Ring, dass eine Frau auf der Straße liegt. Entsetzt springst du aus deiner Rikscha heraus und zückst die Kamera. Du musst beweisen, was hier in China vor sich geht, dass sich niemand drum kümmert. Es liegt wer auf der Straße. Du schreist, du winkst mit deiner weißen Handtasche. Du rennst auf die Frau los, du machst zuerst noch eine Nahaufnahme. Das willst du. Du bist die Schwester dieser Frau, die auf der Straße liegt und versuchst, diese amerikanische Touristin davon abzuhalten, diese junge Frau davon abzuhalten, sich über die Straße zu legen. Du entreißt der amerikanischen Touristin die Kamera aus der Hand, wirfst sie in einem weiten Bogen an die nächste Häuserwand und versuchst, die Frau festzuhalten. Du möchtest, dass deine Schwester ihr Ziel verfolgen kann. Sie will diese Limousine anhalten und will tatsächlich diesen Mann, der in dieser Limousine sitzt, zur Rede stellen. Du weißt von deiner Schwester, dass sie unsterblich in diesen Mann verliebt ist und dass dieser Mann ihr Ein und Alles ist. Und du weißt auch von deiner Schwester, dass dieser Mann tatsächlich sich nicht opfern darf. Also setzt du dich hin und siehst, wie deine Schwester sich wieder auf den Rücken legt. Direkt noch einmal unter die Reifen, die vor 30 Sekunden zum Stehen gekommen sind und sich nicht bewegt. Natürlich wissen alle, dass die Frau noch lebt, aber sie möchte symbolisch ein Zeichen setzen, wie sie es gesehen hat bei der Falun Gong-Sekte, das relativ gut funktioniert hat. Und plötzlich geschieht das Ungeheuerliche. Aus allen Ecken und aus allen Häusern kommen Leute vorbei und legen sich neben diese Frau. Eine, zwei, 30, 100, 200, etwa 1000 Leute liegen plötzlich auf diesem vierten Ring, legen sich neben diese Frau und bringen den ganzen Innenstadtverkehr Pekings zum Erliegen. Es ist unglaublich, denkst du, dass deine kleine Schwester, die vor 4 Jahren noch auf der Volksschule war und die du immer für die Dümmere gehalten hast, es geschafft hat, eine ganze Volksbewegung oder eine ganze Volkserliegung zum Bewegen zu bekommen. Und tatsächlich, 1000 Leute liegen hier mitten in Peking und bewegen sich nicht. Ein Farbenmeer, ein Teppich aus verschiedenen Farben, die sich über den vierten Ring, über alle 4, 5, 6 Spuren hinweglegen und tatsächlich no go. Eine Blechlawine auf der einen Seite, tausende Fahrzeuge und auf der anderen Seite eine unglaubliche Menschenmenge, die nichts tut. Sie liegt und liegt und plötzlich kommt die Polizei. Du hörst von oben den Hubschrauber, einen Hubschrauber, zwei, wie er mit seinen Rotoren über die Innenstadt hinwegfegt und die Haare bewegen sich, die Leibern bewegen sich, das Ganze kommt in eine große, große Bewegung. Die Leute sind ausgestiegen, schütteln ihre Fäuste, sie wollen weiterfahren und tatsächlich, der Hubschrauber findet keinen Landeplatz. Sie kreisen weiter über diese unglaubliche Szenerie und deine Schwester, sie liegt immer noch wie regungslos, obwohl drumherum alles in Bewegung gekommen ist. Sie will einfach nur, dass ihr Mann bei ihr bleibt. Und tatsächlich hat sie eine Volksbewegung losgetreten und nichts geht mehr weiter. Du bist ein Hund, der sich zwischen die Menschenmenge geschmuggelt hat und wild schnuppernd an einem Hosenbein versucht, etwas Essbares aus irgendeinem dieser Hosentaschen herauszuziehen. Du hast seit 30 Tagen nichts gegessen, nur ein bisschen Regenwasser zu dir genommen und bist wahnsinnig hungrig. Da siehst du in der Ferne, du musst über 23 andere Leute hinwegspringen, einen dicken Amerikaner liegen, aus dessen Jackentasche der Rest eines Hamburgers hervorquillt. Du stürzt auf ihn zu und ganz vorsichtig... Du bist der Freund eines dicken Amerikaners. Du hast gesehen, wie er in McDonald's noch zwei extra Hamburger reingestopft hat, weil zu wenig Zeit war, sie zu essen. Dann siehst du plötzlich, wie eine Bewegung aufkommt. Du bist der Freund des Freundes des Amerikaners, der wahnsinnig Hunger hat und gerne den zweiten Hamburger vertilgt hätte, als der Verkehr plötzlich zum Erliegen kommt. Du bist der amerikanische Freund, der plötzlich zu lachen beginnt, weil ein Hund mit Riesensätzen auf den Freund des Freundes des Freundes gesprungen ist und du siehst nun, wie er einen Hamburger aus der Jackentasche zerrt und diesen verspeist, während der Freund des Freundes des Freundes relativ... Du bist ein Autofahrer, der mitten in dieser Blechlawine steht und sieht, wie sich Amerikaner um einen Hamburger streiten und du fragst dich, ob die Amerikaner noch alle Tassen im Schrank haben. Jedenfalls hättest du dich gerne nach vorne bewegt und... Du bist der Chef des Geheimdienstes, der an diesem Platz ist und der die tägliche McDonald's-Überwachung gemacht hat und festgestellt hat, dass heute ein Konsum stattgefunden hat, der das Normale, den Rahmen des Normalen sprengt. Du bist das Rindfleisch, das gerade erlegt wurde und sich auf den Hamburger legt. Du bist die Bauernvereinigung, die nun versucht, den Milchkonsum in China anzukurbeln und die jetzt jeden Tag eine Werbung schaltet im Fernsehen. Und du bist der österreichische EU-Landschaftsbeauftragte Fischer, der gerade in Peking unterwegs ist, um die Landschaftsabteilungen zu kontrollieren, damit die Milch auch... Du bist die Kulturattaché. Du bist der Präsident der Kulturattachöse und hast eine... Du bist eine Pflege auf dem Scheiß einer Kuh, die gerade gemolken werden soll. Und nun du trägst eine Kamera, weil du bist eine geheime Fliege und hast es gerade noch geschafft, aus der Zeitung zu... Du bist der Generalbeauftragte der Supervisionskontrolle von... Du bist die kleine Schwester... Du bist der... Du bist der... Du bist der... das in Peking ein großes Verkehrschaos verursacht hat. Du lebst in Wuhan, irgendwo in der Provinz und hast deine Tochter schon lange nicht mehr gesehen. Sie hat dich an Weihnachten noch besucht, ihr seid nämlich Christen, das ist in China nicht ganz ungewöhnlich, und war zu Weihnachten das liebste Mädchen, das du hattest. Die andere Tochter, die du hast, die ältere Schwester nämlich, das war immer diejenige, die glaubte, dass sie unheimlich intelligent ist. Aber dieses kleine Mädchen, von dem du lange nichts mehr gehört hast, hat sich jetzt tatsächlich auch nicht mehr gemeldet. Du bist unruhig, wählst die Telefonnummer, die dir die Tochter gegeben hat und versuchst sie zu erreichen. Es ist ziemlich heiß in Wuhan um diese Jahreszeit und tatsächlich, deine Tochter geht nicht ans Telefon. Das wundert dich, weil normalerweise deine Tochter immer ans Telefon geht, wenn sie den Aufdruck Mama in dem Display sieht. Dass sie jetzt nicht dran geht, versetzt dich fast in Angst und Schrecken. Du versuchst es also bei deiner anderen Tochter und auch die geht wie immer nicht ans Telefon. Tatsächlich legst du den Hörer auf und versuchst nachzudenken. Was könnte passiert sein mit deiner Tochter? Du bist 65 Jahre alt. Dass du zwei Kinder hast, ist ziemlich ungewöhnlich in China, aber da dein Mann ein hoher Postbeamter war, gab es damals die Zeit, dass du zwei Kinder haben durftest, als Deng Xiaoping 1979 die Ein-Kind-Politik eingeführt hat. Zwei Kinder in China, das ist ein ziemliches Privileg, obwohl du dir manchmal wünschst, du hättest nur eine Tochter, eben die, von der du nichts hörst. Dann kommt dir ein Gedanke. Blitzartig fährt's dir ein. Du rufst ihren Freund an. Von dem Freund weißt du, dass er ein geheimer Geheimagent ist. Das darfst du nicht wissen. Du hast aber heimlich ein Tagebuch deiner Tochter gelesen und da steht alles drin. Du denkst, es ist etwas unvorsichtig von deiner Tochter und du zweifelst ein bisschen, ob sie doch wirklich so intelligent ist. Aber da du sie so gerne magst, beschließt du dich nicht länger darum zu kümmern. Jedenfalls hast du auch die Nummer am Seitenrand gesehen und diese Nummer wählst du jetzt. Irgendwo in Peking klingelt dieses Telefon. Thank you. bist der Barkeeper. Du bist der Barkeeper in einer neuen Bar im zweiten Ring in Peking. Es ist ein neues Vergnügungsviertel entstanden in den letzten Jahren in diesem ehemaligen Hutong. Es gilt als total hip in Künstlerkreisen, bei westlichen Architekten und bei jungen Unternehmern, die hier zu für chinesische Verhältnisse horrenden Preisen ihre ungemein hohen westlichen Saläre in Alkohol umsetzen. Du siehst, wie das Telefon einem jungen Chinesen klingelt, der unweit von dir sitzt und gerade seinen vierten Whisky getrunken hat. Er ist sehr gut angezogen. Du siehst, dass er nur aufs Display starrt, aber entweder nicht fähig ist, das Telefon abzuheben oder einfach nicht will. Zunächst schenkst du dem keine weitere Beachtung, aber dann, nachdem du den nächsten Drink, deine Spezialität ist es, die Drinks randvoll zu füllen und sie dann mit einem großen Schwung entlang des ganzen Tresens nach unten zu schieben, ohne dass ein Tropfen überfließt, siehst du, dass er doch spricht. Er lallt schon ein bisschen und du siehst, dass er, während er spricht, zu weinen beginnt. Das ist die Gelegenheit. Du bist das zweite Barmädchen. Seit 5 Jahren bist du schon das zweite Barmädchen in dieser Bettbar und bist ziemlich aufstiegsorientiert, weil du wahnsinnig ehrgeizig bist. Das ist die Gelegenheit, denkst du. Du siehst, wie dieser Mann in seinem Telefon lallt und du hast schon die Whiskyflasche, den billigen Whisky, weil den teuren musst du selber bezahlen, in der Hand und ziehst ihn in einem unbeobachteten Augenblick diese Whiskyflasche über den Schädel. Der Mann, siehst du, bricht in sich zusammen, fällt 2 Meter von dem besonders hohen Barhocker nach unten, fällt auf den Kopf und lässt aus seiner rechten Hand sein Telefon herauspurzeln. Das neueste Motorola. Dieses Motorola kann alles. Da ist alles eingebaut. Navigation, Telefon natürlich, Rechner, Mikrowelle, Ofen. Es kann sogar Radfahren, wenn man es richtig programmiert. Das wolltest du immer haben. Du nimmst dieses Motorola, du hast ziemlich viel Aufsehen erregt. Du deutest nur mit deiner rechten Hand auf den Mann und sagst, er hätte sich nur übersoffen, er ist nur umgefallen, ich weiß auch nicht, was passiert ist. Und mit der linken schiebst du dieses Telefon in deine Hosentasche. Dort wirst du es den ganzen Abend hüten wie ein Schatz. Es vibriert etwas in deiner Hose und du gehst nicht ans Telefon. 2 Stunden später, als das Telefon aufgehört zu läuten und der Besitzer die Bettbar abschließt, es ist mittlerweile 3 Uhr in der Nacht, gehst du zu deinem Spind und ziehst dich um und versuchst heute Abend noch einen drauf zu machen. Du möchtest deinen Freunden dieses Telefon zeigen, das du gerade diesen Mann abgenommen hast, 3 Stunden vorher, und gehst aus der Bettbar in den Hutong, Dongsi Shisu Tiao Hutong. Du bist etwa 45 Jahre alt, du hast für deine Verhältnisse eine ungewöhnliche Karriere gemacht. Du bist Sprengmeister beim Film geworden und du kommst gerade zurück von einem Außendreh, der nur mit der chinesischen Armee stattgefunden hat. Die Armee hat alle Rollen gestellt, bis auf 3 Hauptrollen. Sie hat sogar die Tontechniker gestellt. Ihr habt einen Dreh gemacht mit 1200 Mann, mit 12 Panzern, mit 10 Hubschraubern, mit 5 Jagdbombern und du hast nach Herzenslust deine Talente einsetzen können. Du hast Häuser gesprengt, Hochhäuser gesprengt, du hast Wiesen angezündet, Wälder angezündet, du hast Fahrzeuge gesprengt, du hast Fahrräder gesprengt, du hast Kinderwägen gesprengt, du hast Autos, Autoreifen gesprengt, Garagen gesprengt, du hast kleine Dörfer gesprengt und du hast große Dörfer gesprengt. Jetzt. Du bist ein mittelalter Performer, der ein graues Leiberl trägt und mitten einer Gruppe von Menschen steht und der sich gerade eine Geschichte ausdenkt, die in China spielt. Und diese Geschichte in China handelt davon, dass ein Drehbuchautor ein neues Szenario hat und tatsächlich aber das Szenario vollkommen anders geht. Das weißt du. Du weigerst dich, mit dieser anderen Geschichte aufzukommen. Du stehst auf einem roten Teppich. Der Teppich ist vor 2 Stunden ausgerollt worden am Flughafen. Du bist nur ein Testobjekt. Er ist nicht wirklich für dich aufgerollt worden. Du stehst da und wartest auf deine Eingebung und auf die nächsten Befehle, die da kommen. Du weißt nie genau, woher die Befehle kommen, aber sie kommen. Und auch diesmal werden sie kommen. Du stehst und wartest und fragst dich, was für eine Maschine landen wird und ob du mitfliegen wirst oder ob du aussteigen wirst. Du bist Drehbuchautor, der mitten in Peking sich eine andere Geschichte ausgedacht hat und du radierst sie noch einmal aus. Diese Geschichte funktioniert hinten und vorne nicht, denkst du, und beginnst bei einer leeren Seite. Du beginnst bei dem lieben Gott, diese Geschichte findest du noch gut. Diese Geschichte geht weiter, indem ein Mann dann plötzlich auftaucht mit einer Mikrofliege in einem Büro mitten in Peking und sie endet irgendwo zwischen einem Mordsstau in Peking und einer Frau, die ihre Tochter vermisst. Und jetzt bist du irgendwo ins Stocken geraten. Du fragst dich, wie es weitergehen könnte. Da kommt dir der Gedanke. Du lässt zwei Jungs auftreten aus dem Westen und plötzlich sind die in Peking und beobachten alles, was es dort zurzeit zu sehen gibt. Der eine hat schwarzes Haar und ein braunes Hemd. Dir fällt leider kein Name ein. Irgendein blöder Name vielleicht. Und der andere ist unterwegs als Künstler. Das ist das Szenario, das du dir ausdenkst. Nun, was könnte diesen beiden Künstlern in Peking passieren, denkst du? Du setzt dich zurück, nimmst einen Zug an deine Zigarette und denkst nach. Du schaust draußen auf den Verkehr, der in Peking vorbeizieht, siehst, wie die Lastkraftwagen sich den Berg hochmühen und wie die Motorräder ganz leicht im zweiten Gang die Maschine aufheulen lassen, um dann leichtfüßig den Mädchen auf dem Boulevard zuzuwinken. Eine Liebesgeschichte, denkst du? Das ist zu abgeschmackt. Eine Kriminalgeschichte? Kennen wir schon. Eine Spionage-Thriller? Du kannst das Wort nicht mehr richtig aussprechen. Du bist Warum die Freundin, sollst du das Wort tun? Du bist die Freundin eines Drehbuchschreibers. Du siehst, wie er angestrengt über seiner leeren Seite hängt und sagt, heute geht nichts mehr weiter, Junge. Mach doch wieder mal eine Gymnastikgeschichte. Du hast so Erfolg gehabt mit deiner Gymnastikgeschichte, mit deiner Serie. Das ist die neue Gymnastik-Soap, die jetzt zur Vorbereitung der Olympischen Spiele gestartet ist beim Fernsehen. Da könntest du doch anknüpfen an frühere Erfolge. Das könntest du weiterentwickeln. Da passiert immer was. Es gibt verlorene Töchter, es gibt gewonnene Töchter, es gibt Heiratsmärkte, es gibt Spekulation, es gibt Abgründe, es gibt Obsessionen. Es gibt Sex. Marathonläufer und mit einem ziemlich hoffnungslosen Fall von Drehbuchautor befreundet. Du klingelst an seiner Tür und der macht dir zerzaust die Türe auf und du siehst, es ist ihm wieder nichts eingefallen. Mit einem Lächeln klopfst du ihm auf die Schulter und lädst in das nächste Restaurant zum Essen ein. Er ist wahrscheinlich wieder mal blank. Du als Marathonläufer bei den heraufziehenden Olympischen Spielen 2008 in Peking bist derjenige, der die besten Werbeverträge hat abräumen können. Du hast also eine Menge Geld, du hast eine hübsche Frau, du hast eine schöne Wohnung und einen Porsche Cayenne vor der Tür stehen, der mindestens genauso ausdauernd ist wie du als Marathonläufer. Das ist auch der Werbeslogan. Ausdauernd wie ein Porsche. Das ist dein Motto. Auf Chinesisch Su Shu Su Shu Sao. Jedenfalls bist du Analphabet, aber das ist keinem aufgefallen. Du bist der strahlendste Mann, den diese Welt je gesehen hat und vor allen Dingen als Marathonläufer unschlagbar. Du nimmst also deinen Freund unter den Arm, er schaut dich etwas trottelig an, er nimmt sich die Brille von der Nase und er geht in das nächste Restaurant. Es ist das beste Restaurant hier in dem südlichen Bezirk Pekings, neben dem Gualu Tower und dem Gelben Fluss. Den nennt ihr nur Gelben Fluss, es ist eigentlich eine Bar dort. Da willst du später mit ihm reingehen, jetzt erstmal etwas Vernünftiges zu futtern. Ihr setzt euch an den Tisch, bestellt etwas. Die Tischdecke ist wie immer weiß. Du weißt, was du nimmst. Du nimmst wie immer Flusskrebs gedünstet an Froschschenkelsoße und hilfst deinem Freund, der sich in diesen Sachen gar nicht gut auskennt. Du bist ein chinesischer Rasta, der schon seit Wochen in der Straße übernachtet und entsprechend stinkt. Du gehst täglich deine Straße auf und ab. Alle kennen dich hier schon und gehen dir aus dem Weg, weil sie schon wissen, wie du riechst. Heute gehst du besonders nah bei den Häusern vorbei und du bleibst lange stehen vor der klaren Scheibe eines neuen Restaurants. Dir fällt ein Paar auf, zwei Männer, die dort direkt in der Auslage sitzen und zuerst in ihre Karten vertieft sind. Du schaust ihnen über die Schulter und liest mit, was es heute gibt. Du liest die teuren Menüs und du liest die teuren Preise der Menüs. Für dich ist das außerhalb der Reichweite. Du bist der Besitzer dieses ziemlich teuren Nobelrestaurants und kannst es dir überhaupt nicht erlauben, dass irgendwelche Kunden vor der Tür herumlungern und irgendwelche Kunden andere Kunden versuchen abzuschrecken. Du gehst in den Innenhof, holst deinen aus Österreich importierten Kercher, schließt ihn an den Hochdruckreiniger und spülst das Gesindel den Gully hinunter. So, das wäre erledigt und der strenge Geruch ist auch wieder verschwunden aus den Straßen. Mit einem Lächeln, das sehr charmant ist, zu den beiden neuen hinzugekommenen Gästen. Einen kennst du, ein berühmter Marathonläufer. Er lächelt dir jeden Morgen von dem Plakat hinunter zu, dass du an dem du vorbeigehen musst, wenn du zur Arbeit gehst, und dem anderen, ein etwas hoffnungslos betröppelt dran blickender Mann, gehst du zurück mit diesem Lächeln in die Küche und scheißt den Küchenjungen richtig zusammen, der mal wieder das Ei vom Löffel verloren hat. Dann gehst du in den Hof, siehst dir einen Hund an, streichelst ihm schön über die Schulter und denkst, du wirst nicht mehr lange sein, mein Lieber. Du bist heute die Spezialität des Abends. Du beauftragst beim Kopfnicken zwei deiner Assistenten, sie haben schon die Messer gewetzt, der eine packt den Hund an dem hier hinten und trägt ihn in die Küche. Assistent in einem teuren chinesischen Restaurant, eben hast du ein Messer gepackt, du weißt, dass du einen Hund umbringen musst, du bist im Hof des Restaurants, wo das vonstatten geht, da hörst du plötzlich, wie an die Tür gepoltert wird. Du blickst dich um, dann reißt du die Tür auf. Vor dir steht er wieder, der Chef von Nokia. Er kommt herein, er schleicht immer durch den Hintereingang herein. Das ist eine Marotte von ihm. Und bevor er ins Restaurant geht, öffnet er seinen Mantel und zeigt die neuesten Modelle seiner Firma. Sie sind alle in Gold, Weiß und Rot, weil die Chinesen Rot und Gold besonders lieben. Das ist die neue Edition, die Olympic Edition. Dann geht der Chef von Nokia an dir vorüber und lächelt dir zu. Nur weiter, so nickt er. Er freut sich auf sein Hundesteak. Mädchen mit zwei hübschen schwarzen Zöpfchen und mit der Uniform der Elementary School of Beijing. Du schaust ziemlich verloren, wie du durch die Straßen gehst und du suchst deinen Liebling. Doch dein Liebling ist nicht mehr da. Du rufst ihn. Du rufst immer Ciao, Ciao, Ciao, Ciao. Aber Ciao, Ciao antwortet nicht. Und du rufst wieder Ciao, Ciao, Ciao. Ciao! Aber dein Hund ist verschwunden. Ganz traurig setzt du dich auf den Rinnstein und stemmst deine kleinen süßen Ellenbogen auf deine Knie und legst dein Gesichtchen in deine Händchen. Und es rennen dir die Tränchen von den Bäckchen. Sagst du. Dann näherst du dich dem Mädchen an. Du bist ein taoistischer Meisterkämpfer. Und du hast es dir zur Aufgabe gemacht, Menschen, die in Not sind, Menschen, die verloren sind, zu unterstützen und ihnen zu helfen. Jetzt erkennst du, was das Problem des Mädchens ist. Dann drehst du dich dreimal um die eigene Achse und steigst wie eine Rakete hinauf über den Himmel, in den Himmel von Peking und lässt deinen Röntgenblick über die Stadt schweifen. Mauern durchdringst du, Hochhäuser durchdringst du und schon hast du Ciao-Ciao-Gesichter. Und du weißt, dass du nicht mehr viel Zeit hast. Ciao Ciao ist in noch größerer Not als das Mädchen. Der Hundefänger hat ihn verschleppt. Ciao Ciao. Jetzt siehst du, wie der Küchengehilfe den Arm hochhebt, das Messer in der Hand, wie er mit der Schneide, mit der scharfen Schneide sich den Hund nähert. In diesem Moment drehst du dich dreimal um die eigene Achse und stößt wie ein Falke, wie ein Adler stößt du hernieder. Und im letzten Moment, kurz bevor die Klinge den Hund am Hals trifft, klingt